war ich 12-mal draußen. Es war jedes Mal nachts, jedes Mal hab ich Mord begangen. Ich hatte jedes Mal Spaß, Skinny Creep in der Dunkelheit mit der Schaufel. Ich badete in Blut, ho, das war meine Taufe. Alles schwarz, Alter, Alter, ich bin Gott und reiße deinen Kopf von deinem Hals an deinem Schopf. Ich bin ein One-Hit-Wonder, denn ich töte stets mit einer Kugel. Ich muss immer morden, denn ich finde nirgends meine Ruhe. Tue Gutes für die Welt, wenn ich Wack-Mob an den Tod bringe. Ich will kein Doppelleben, sondern eine doppelläufige Schrotflinte. Die Uzi geladen, wenn ich auf der Jagd bin, schlecht Crystal Life ab mit der Heroinade. Bitches denken, ich hab Erfolg, denn ich treff den Strick wie ne Kette aus Gold. Yeah, ich bin ein Vampir, deine Bitch gehört jetzt mir. Red Dot auf dem Sturmgewehr, hab deutsche Rapper im Visier. Deine Ho will, dass ich sie zum Blasen zwinge. Ich trage keinen Schmuck, doch dafür Handgranatenringe. Warum ist Blut auf meinem Lucifer-Shirt? Blut auf meinem Lucifer-Shirt. Keiner will Tracks von dir Hurensohn hören. Keiner will Tracks von dir Hurensohn hören. Blut auf meinem Lucifer-Shirt. Blut auf meinem Lucifer-Shirt. Keiner will Tracks von dir Hurensohn hören. Keiner will Tracks von dir Hurensohn hören. Blut auf meinem Lucifer-Shirt. Blut auf meinem Lucifer-Shirt. Keiner will Tracks von dir Hurensohn hören. Keiner will Tracks von dir Hurensohn hören. Blut auf meinem Lucifer-Shirt. Blut auf meinem Lucifer-Shirt. Keiner will Tracks von dir Hurensohn hören. Keiner will Tracks von dir Hurensohn hören.